Wir sind ruhige Wölfe, verteidigen unser Revier. Gerecht und hart, doch gnadenlos, kämpft oder kapituliert. Hier ist unser Territorium, eure Grenzen sind abgesteckt. Bleibt, wo ihr seid, oder ihr verreckt. Ihr könnt uns nicht abschirmen, nicht verdrängen und isolieren. Wölfe lassen sich nicht fallen, weil sie sonst kapieren. Ihr könnt uns nicht abschirmen, nicht verdrängen und isolieren. Wölfe lassen sich nicht fallen, weil sie sonst kapieren. Zusammen geschlossen, keiner wird uns je bekehren. Wir brauchen unseren Freiraum, lassen uns niemals einsperren. Die Letzten unserer Art, die so leben und so denken, immer auf uns selbst gestellt, kann uns keiner lenken. Ihr könnt uns nicht abschirmen, nicht verdrängen und isolieren. Wölfe lassen sich nicht fallen, weil sie sonst kapieren. Ihr könnt uns nicht abschirmen, nicht verdrängen und isolieren. Wölfe lassen sich nicht fallen, weil sie sonst kapieren. Weil sie sonst kapieren, weil sie sonst kapieren.